Im vergangenen Jahrhundert verfielen zuerst die russischen Kommunisten auf die Idee, ihre toten Führer auszustopfen, einzubalsamieren und in Glaskästen zur Schau zu stellen. Jeder sollte sehen können, dass die großen Weltveränderer Lenin und Stalin zwar tot, aber zugleich mit ihrem Körper und ihrem Geist auf immer unter den Menschen blieben. Noch heute pilgern in Moskau und Peking gläubige Kommunisten und ungläubige Touristen an Lenin und Mao vorbei und machen sich ihren Reim auf die Geschichte und das Wirken dieser Männer, Erlöser oder Massenmörder, je nachdem. Stalin wurde in Moskau nach Chruschtschows Teilenthüllungen über seine Verbrechen entsorgt. Einer, der noch nach diesem Akt der offiziellen Entzauberung an Stalins Grab pilgerte, wird dieser Tage für ein breites Publikum wieder zur Auferstehung gebracht, Che Guevara. Gesalbt und gepudert taucht die Pop-Ikone der Weltrevolution nun zum wiederholten Mal als strahlender Held aus der dunklen Geschichte der kommunistischen Weltbewegung auf, um sein Publikum an die Kinokassen zu locken. 4 Stunden dauert das Epos, bestehend aus 2 verfilmten Tagebüchern Che Guevaras, die der Regisseur Steven Soderbergh gemeinsam mit seinem Hauptdarsteller Benicio del Toro im Stile des modernen Hollywood-Kinos hergerichtet hat. Das filmische Che-Vergnügen hat viele Millionen Dollar gekostet und es wird sicher im Che-verliebten Europa sein Geld einspielen. Ches Befreiungsobjekte, die immer noch Armen in Afrika und in den Bergen Boliviens, werden davon nichts haben. Für sie wird kaum ein Brosamen vom großen Che-Roulette abfallen. In den Vereinigten Staaten war das Revolutionsepos, das nun in die deutschen Kinos kommt, wenig erfolgreich. Dort hält sich die Che-Begeisterung nicht zuletzt wegen der vielen Exilkubaner in Grenzen. Viele von ihnen kamen unter Lebensgefahr als Bootsflüchtlinge ins Land. Sie haben die Konsequenzen des politischen Wirkens von Che Guevara am eigenen Leib zu spüren bekommen. Solche Erfahrung können auch die besten Schminkkünstler Hollywoods nicht vergessen machen. Die Pop-Ikone Che, der Jesus Christus mit der Knarre, wie Wolf Biermann einmal in seinem Lied vom Kommandante Che Guevara sang, hat bis heute alle Niedergänge der sozialistischen Welt überstanden. Seit ihn sein todgeweihtes Guerilla-Abenteuer in den Bergen Boliviens 1967 an das Ende seiner Träume gebracht hat, ist Che in immer neuen Wellen zur Kultfigur aller möglichen Bewegungen geworden. Auch der durchgeknallte Chef der palästinensischen Luftpiraten trug ein Che Guevara-Shirt, als er mit seinem Kommando 1977 die Lufthansa-Maschine Landshut kaperte, um Andreas Bader und andere RAF-Killer aus dem Gefängnis von Stammheim freizupressen. Der Flugkapitän starb vor aller Augen durch einen Kopfschuss dieses Terroristen. Auch sein Vorbild Che Guevara pflegte Abweichler aus den eigenen Reihen durch Kopfschuss hinzurichten. Doch das stört seine treue Fangemeinde nicht und auch nicht die Unzahl jener Gedankenlosen, die noch immer mit seinem Konterfei auf der Brust durch die Gegend laufen. Unmittelbar nach dem Sieg der kubanischen Revolution war Che Guevara für den Aufbau des Gefängnissystems auf der karibischen Insel verantwortlich. Es wäre doch eigentlich nicht schlecht, wenn an den Kinokassen nach der Aufführung des neuen Che-Epos eine Unterschriftensammlung stattfände unter dem Motto »Freiheit für alle politischen Gefangenen in Kuba«.